Was wär, wenn gestern heute wär? Und der Boden unzerbrechlich, dann müsste ich keine Fehler bereuen. Hätte ich die Macht über die Zeit, ich würde alles dafür geben, der Albtraum wär dann nur ein Traum. Und wir werden, wo wir immer waren, immer bis zum Schluss. Was wär, wenn gestern heute wär und hier schief und sinkbar, könnt ich da sein, wenn du mich brauchst. Wär nur noch einmal morgen grauen, mit dir an meiner Seite hält sich alles, woran ich glaub. Die Reise ist noch nicht zu Ende, auch wenn das Leben uns in Stücke reißt. In aller Stille sehen wir uns wieder, weil du ewig bei mir bleibst. Oh. Was wär, wenn gestern heute wär, um dein Licht zu fassen, dann würdest du mir nicht so sehr fehlen. Hätt ich nur eine Stunde noch, sie wär wie ein ganzes Leben, unbeschreiblich wie du warst. Und wir werden, wo wir immer waren, immer bis zum Schluss. Die Reise ist noch nicht zu Ende, das Leben uns in Stücke reißt. In aller Stille sehen wir uns wieder, weil du ewig bei mir bleibst. Ewig bei. Die Reise ist noch nicht zu Ende, auch wenn das Leben uns in Stücke reißt. In aller Stille sehen wir uns wieder.